pahalıdır, onun için haktır. Tabii ki ilk gelen için de bu sevaptır. Bu dünyada zehir kalmadı, insan cevaptır. Anarız bazı babalarımızı, kahvede ararız ve paralarımızı. Anarız bazı babalarımızı, camide ararız ve dualarımızı. Annemiz ise mutfakta çıkmaz, kilo alır, kafasına takmaz. Biz neredeyiz soracak olursan, çoğu parmağı tetikte akıtır kan ve karı burnuna çeker olur yaman. Sokakta Rambo, korktum aman, çeneni kapat, boş konuşma lan. Erste Sorge, Identität, ne Person sein. Nicht Held, den Helden schnappt der große Schnitterbruder. Kanaks Bracken, akıttı kan. Gözle, görülmez. Gözle, görülmez. Das Land hier ist von Fix verseucht. Unsere Leute gehen bald auf die Straße, wo es nichts zu holen gibt. Außer einen Arsch voll. Ja. Ja, erst krallst du den Erstbesten. Und dann krallt dich der Erstbeste. Unsere alten Väter zocken in den Kneipen oder tragen Bart und gehen in die Moschee. Unsere Mütter werden fett und basteln am Essen. Und wo sind wir, wenn du schon fragst? Die meisten haben den Finger im Abzug und treiben Schnee in Riechkolben und sind dann Rambos und quälen Scheiße und Scheiße und wieder Scheiße, bis ein Bulle sie aufliest. Und dann hast du deinen verfickten Namen im Register, was nicht berühmt ist, das sage ich dir. Lauter Alis, die den Gangster machen und ollen Revier haben, als hätte nicht ein Maus ein Mauseloch, das man stopfen kann mit einem richtigen Kaliber, Mann. Honey, ich liefere dir den rechten Zusammenhang. Du willst es wissen, hm? Ja, ich gebe dir das verschissene Wissen. Wir sind hier allsamt, Nigger. Wir haben unser Ghetto. Wir schleppen's überall hin. Wir dampfen fremdländisch. Unser Schweiß ist, Nigger. Unsere Zinken und unsere Fressen. Und unser eigener Stil ist so verdammt, Nigger, dass wir wie blöd an unsere Haut kratzen. Und dabei kapieren wir, dass zum Nigger nicht die olle Pechhaut gehört. Aber zum Nigger gehört eine ganze Menge anders sein. Ein anderes Leben. Die haben schon unsere Heimat prächtig erfunden. Kanake da, Kanake dort. Wo du auch hingerätst, Kanake blinkt hier nur bei fetten Lettern. Sogar ein Traum. Wenn du pennst und denkst, Joker, jetzt bist du in deiner eigenen Sendung. Als hättest du einen Krebsklumpen mitten in der Visage und würdest dich verstricken in so Schleifen aus Luft von jedem und von allem fortgewirbelt, um in einem vorzugrübeln, was dir verdammt nochmal den Boden unter den Füßen wegzieht. Und ich sage, Mann, das ist die obergroße Etikette mit deinem eigentlichen elenden Hundescheißnamen drauf. Das ist die Nigger-Nummer, Kumpel. Ja, es gibt die saubere Kanakentour und die schmutzige. Was auch immer du anstellen magst, den Fremdländer, Bruder, den Fremdländer kannst du nimmer aus der Fresse wischen. Die Jungs streuen durch die Stadt. Sie rotten sich zusammen. Weil sie große Teile des Tages einsam sind. Im Rudel findet man früher oder später zu einem Kodex. In der Gang erhält man die Feuertaufe. Und mit dem neu gewonnenen Sinn im Leib gehen sie in kleinen Scharen auf die Suche. Das Geld ist eine Sorge, das Outfit nicht minder. Sie gehen es sich beschaffen mit der Willkür von Söldnern. Die Meute. Nur der enge Kreis der Brüder zählt. Die Jungs sind Kluppen aus Adrenalin. Sie wollen es wissen, ohne Vertröstung auf bessere Zeiten. Sie holen sich das Zeug. Sie sind das wahre Lumpenproletariat. Hässlich, voller Hass, niedrig und voller Affekte. Sie sind Menschenmüll, eine Verschwendung in den Straßen der Metropolen. Sie haben das Spiel verloren, weil die Karten gezinkt sind, die man ihnen in die Hand drückt. Deshalb sind sie Kanaken. Deshalb bin ich ein Kanake. Deshalb bist du ein Kanake. Bruder, der Einheimische hat für ein Kümmeljahr zwei Reservate frei. Nummer 1, lieb Adiline, zahlt immer die Steuern ein. Ein Blechkamerad mit nem Kopf in der Schlinge wartet auf ein Wunder, nen magischen Akt. Eine Kombination, die ihm den Geldschrank knackt, bis einer von den Förderfreunden kommt und ihn disst. Es täte ihm ja leid, dass er ein armes Schwein ist. So ein lieb Adiline, der wahre Kanacke, grinsenderweise bis zum Hals in der Kacke. Jeder Tag ist nur von seinen Pflichten geprägt und er die ganze Scheiße noch als Identität pflegt. Beschissen wie ne Rothaut mit Feuerwasser, grinst er dazu und spielt brav blinde Kuh. Im zweiten Reservat geht er ab wie ein Tornado. Verwegener Mannskerl, Desperado, ein richtiger Stecher, allzeit bereit wie ein Blitz aus der Hüfte, verfolgt vom Neid. Goldkettchen, Bimbos und Schnäuzerkümmel, auf der Jagd nach blonden Weibchen, böse Lümmel. Viele Weibchen nutzen diese Stützgeräte. Frau gönnt sich ja sonst nichts, wozu hat man denn die Knete? Bruder, den Pop hab ich gefressen, so warm mir nach Kümmel ist. Nix übrig hab ich fürs Flach gepfiffen. Ich will da nicht ein abgetragenes Kleid tragen, bloß weil's null kostet. Und ich will, weil ich ne reale Größe bin, den realen Anlasser, der mich auf Touren bringt und ein Bild von mir gibt, das rein und kraftvoll ist. Ich hör's Liebesgedudel auf allen Frequenzen. Oh, ich bin so allein, komm ich doch bald freien. Oder du gehst fort und ich denke an Mord und so weiter. Was in Gottes Namen hat dieser Dreck mit mir zu tun? Was hab ich, Kanacke, mit diesem Dreck zu schaffen? Ich mit den schweren Jahren auf dem Buckel. Ich mit dem Willen, den keine Naht so recht zusammenhalten mag. Gut, ich seh's ein. Das ist Pack von schlimmen Problemen gegängelt, vom Nixtun, von der ollen Maloche so richtig in Plexus getreten Unterhaltung sucht, die es für ein paar Groschenstunden vergessen lässt, was es wieder am nächsten Tag anpacken muss. Oder was es auf ewig in scharfen Krallen hat. Nur, die Sache ist die, dass es Pack null Naturzustand hat und den Kopf statt Grips weites Weideland, wo magere Gedanken grasen. Einem Schlappohr kannst du schlecht beibiegen, dass er mal bitte schön die Lausche aufstellen mag. Der hat doch zeitlebens nur hirnfaules Hundeleben satt geübt. Er bleibt ein zotteliger Haustackel. Und wenn du so einer Kreatur die olle Leine abnimmst, fängt die an zu winseln. Pop ist was für Kostgänger der Illusion. Bist du ein Lamm? Fressen sie dich. Bist du ein kleiner Fisch? Fressen sie dich. Bist du ohne Kodex? Fressen sie dich. Weil die beschissensten Tarife gängig sind. Friss oder stirb, Parole im Wind. Weil die allerwenigsten klaren Kopf verhalten, wo man auch hinsieht, verwirrte Gestalten. Doch jetzt ist Schluss mit dem Stuss, wir gehen in Startposition. An alle Brüder und Schwestern dieser Hip-Hop-Nation, macht euren eigenen kreativen, strikten Strom, wo jeder ein Fluss ist, prägt euch das ein und aufhört ein verschissenes Rinnsal zu sein. Finster Teig steht sie da in der kalten Buche. Wie die in der gerupften Landschaft Platz nimmt und reckt's blattlose Geäst und nach Winters Einfall eine schlichte, beinharte Nummer ist mit nem eigenen Kram. Da im Nebel aus nix zum Greifenstoff. Und Krähe und Buche stehen da im Putz aus Dunst. Der Nebel ins Land stahlhart einbricht und Raum gewinnt. Und unschuldsweiß und auch noch Blendung ist. Der Nebel hat leichtes Spiel mit seinen Facetten. Also, kommst du mit, Bruder? Folgendes Bild. Schwer war mir der Mut gesunken. Und ich dachte, eine Runde drehen durchs Grün wird wohl helfen. Oder besser tragen helfen. Ich sehe man also mitten im Grübelgang und Krähe auf knolligem Holz der Buche so seltsam Ruhe schieben. Ein spitzer polierter Schnabel. Ist nicht krumm zu kriegen, ist nicht stumpf zu machen. Mann Gottes, ist eine höllenfeine Art, ein Maul zu haben. Wenn Krähe mit einer stockfinsteren Schnabellänge aus dem Plotzgrat, heißt's, hier in der Buche und im Nebel bin ich ein Ehrenmann. Und aller Arten Vogelvolk mag mich hören im Fernen. Mir steckt ein Unwille in der Kehle, den ich mal hier loswerde. Ich send euch ein Morsezeichen. Der kahle, bittere, nimmer will weichen Puder ist ein weißes Übel. Ist ein Dieb in meinem Revier. Ich will von mir dem Hochsitzen Kra und noch ein Kra euch in die Nester senden. Und für eine Weile könnt ihr mans Wild jagen, uns bloße auf'm Ast hocken lassen. Nicht Kra euch, dass Nebel ein Raubtier ist und unser aller Gebieter, weil der Mann mit null Maßnahme über'n Sterblichen kommt. Und ich krah euch, dass ihm sein Richten über uns ein teurer Spaß ist. Und was ich euch Kunde tue, das steht nicht mal für einen einfältigen Rater im klugen Duden. Mensch ist ein für alle Mal und Zeiten ein unklares Geschlecht. Nimm den Sonntag, nimm all die schmierigen Zombie-Toten und einfach und durch beknackten Sonntage. Nimm den Sonntag, wo du eine Laus trippeln hörst, wo du hier im Park das blöde Gefieder schnattern hörst und dann zieht sich das Deutschvolk Schnieke an, um mal mit einem lahmen Zahn durch die City zu tattern. Die ziehen dann unterwegs eine Waffel und lutschen dran wie an einem Schwanz und die Blagen schwärmen wie ein Haufen Scheiße. Und lauter Hans und Brittas mit sauberen Scheitel. Sonntags krieg ich einen Höllenneifer, weil Stillstehen so ödet und brennt, dass Amok kein Wort für ist, was so man in mir tobt. Mann, ich würde einen Arsch hergeben für einen Blickfang, was gut, was Laune machen wird. Von mir aus eine zerrüffte Krähe oder ein verrücktes Phänomen mit einem Konfettiregen. Ich denk jeden gottverdammten Sonntag, dass ich ein für alle Mal volle Granate ablus. Ich ertapp mich, dass ich rumschleich mit einem Hunger nach Sensation oder eine Ladung Herz ergreifen. Kannst du vergessen, Freund. Der brave Papi schiebt einen Riegel vor seine olle Tür, um sich nach 9 in die Federn zu schmeißen und gibt noch Mami einen zahen Kuss auf die Backe. Oh Mann, ich hab den Horror hier in Deutschland. Sonntags, wenn alles pennt und wie Blei schwer ist. Das bricht dir schon das Herz. Und Natur will ich dir mal beschreiben, wie die hier so ist und wie ich die mit eigenem Auge sehe. Der Herbst greift durch, ziemlich hart, fegt, was noch an Ästen klebt, wie fälligen Putz runter unter des Menschenschritt. Wind, wie ganz geschlossen, türmt sich auf vor die olle Brust. Das Weiterkommen nur mit strengem Anlauf klappt. Und eine steife Brise fährt eisern in die Kronen, wo die Mann Bäume haben auf dem Kopf, das Laub ewig tummelt wie Papierschleifen, reich begehrt aufzuschleifen und nimmer einzukehren ins sinnige Blatt an Blatt und darüber ein Blau zum Forst erweichen, die sich gestreckt und da und dort eine gespaltene Zunge als Wolkenbild. Eine Wolkenwatte franzt dann mal, uns Auge erkennt zu so Schemen, die ihm als Horoskop erhalten tun, uns Leben ein Stück echt leichter machen. Ich nenne das Wünscheln, Bruder. Wenn so ein Kaffeesatz einem 7 fette Jahre verheißt, vernehme ich's gern und nimm es mit und wünschel mir denn was zurecht. Sowas macht einen denken. Man braucht da nicht jetzt die Mündung an die Schläfe führen. Vielleicht später. Und ich wünschel auch mal, dass da nicht ein Krähe in der Buche sitzt und Kra sendet, dass ich nicht ein Loser-Kanake wäre, aber ein Wachküsser für für die rechte Braut, wo die man mich gottvoll ersehnen täte und warten und frohlocken. Ich sag dir, Bruder, in diesem Land läuft zum Teil stinkig. Für einen Alemann ist es schon ein Aufwand, wenn die dir zum Gruß in die Flosse reicht. Und wenn die dich zum Frühstück einladen, sagen sie dir, du sollst bitte schön Brötchen mitbringen und vielleicht auch noch Kaffeesahne. Da bist du also nur zum Drittel oder Viertel willkommen, wenn du mit leeren Händen antanzt. Und überhaupt, ein Kanake als Freund rangiert ganz unten auf der Multikulti-Liste. Besser ist ein Jamaikaniker mit einer Zottelperücke. Und noch besser ein Schmalzlatine. Und die ganz heiße oberfesche Krone ist dann Yankee-Nigger, auf den das einheimische Mösenmonopol abfährt. Ich spiele in der Liga der Verdammten. So verdammt und zugenagelt wie der ochsige Alemanne kann ich aber bei Gott nicht sein. So tief rutscht bei mir die Würde nicht in die Hose, dass ich mit blondem Busch auf dem Schädel und null Mannes Stolz, Talent im Leib ein Hundeleben führe, wie das des Alemann, der die Zucht bei einer Domina-Vettel holt und sonst Ordnung kläfft, wenn so ein Kanacke wie ich fremden Rasengrund betritt. Ich bin keiner, der die ich verstell mich, dass es deutsche Aas mich auch echt gern hat Pennernummer bringt. Ich fange die miesen Stöße nicht ab oder duck mich schwer unterm blonden Fluch. Was soll überhaupt dies Pomadenschiss von deutsches Nummer eins was gibt? Die schönen Proletenmaul aus dem Gelenk kippen und über alles in der Welt jaulen, wo jeder klar sieht, dass auch der Niedrigste und Sperrigste aus dem Asiatenreich mehr Manieren und Memoiren hat. Die gehen in ihrer blöden Heimat in feinfesche Lokale, zum Spanier, zum Portugiesen, zum Chinesen, zum Mulatten und auch zu uns und lassen sich einen salatnassen Döner in Alu wickeln. Und wo ist denn ihr eigener Folklore-Fraß, das heißt denn gutbürgerliche Küche, und meist wirkt man da an einem Stück Ferkel und schiebt Rotkohl nach. Schau dir mal das Pack an, wenn die mal ordentlich bedonnert sind. Bei uns singen die Leute wenigstens ein paar Takte aus der sentimentalen Mottenkiste. Und spät in der Nacht kracht denn der schwere Schädel auf dem Tisch. Hier wird gebrüllt und Fremdes verflucht oder gejagt. Folklore ist für einen Deutschen Musikantenstadel oder Schlesien, wie fehlst du mir? Oder ein Karatehieb ins Kanackengenick. Dass man auch als der letzte Polofacker noch ein Krauser unter sich weiß. Ich sag dir, Bruder, so eine Theorie von mir, wo ich zwischendurch entwickelt hatte im Kümmelkorb, besagt, dass da, wo eine Leiche liegt, von ihr der Substanz auch eine Haut abgibt. Und ihre allererste Substanz ist eben dolle Wut übers Ausscheiden und nicht mehr Teilnehmer sein am schönen Luft ein- und ausatmen. Und hier das Land ist bis zum letzten Erdenfleck vollgesogen mit toten Juden Unschuldsfleisch, das die Arschgeigen gekillt haben und schnell mal grob in den Graben geschmissen oder zur Asche verwandelt, weggefegt. Also rächt sich's verscharrte Fleisch, klumpt als Geist und viele Geister in den Lebenden, wo die mal einen Sprung wegkriegen oder einen Komplex oder einen Seelenausschlag. Ja. Ich kann hier voll von der Kanzel wieder die Landeskinder Rede halten. Doch neu wird's denen auch mal nicht sein, wenn ich dem Alemann attestiere, dass er statt einer Haut eine Glasur hat, wie auf dem Berliner in der Konditorei. Und das, was ihm die Lieder so umfangen, kein Aug ist, aber eine Illusionskapsel. Das ist deutsche Gesicht, wie die olle Bismarck-Statue im Park befallen ist von so einem ungeistigen Grünspan. Und ein Leben lang wurmt sie die fremde Regie. Und die Leute würden gern einen anderen Text quatschen, aber die Besonderheit des Fakts lässt er nicht locker. Ein Alemanne mimt gern einen verwegenen Flegel im Busch, Unartig will er sein und Fenster einschmeißen und Igel und Frösche quälen. Und Zwundern ist denn auch ein starkes Stück, wenn da eine Dekade rum ist und der Mann feststellen tut, dass er in der Gelehrtenrunde zwar einen schlauen Spruch landen mag, aber so eine Obermutti ihm in der Psyche hockt und ihm dreimal am Tag die vollgeschissenen Windeln wechselt. Eine einzige Spange hält die Mann zusammen, Mann wie Frau, Zwingewille. Und die stehen in einem Machtgefüge in Reih und Glied, wo das Mann die verdirbt und denen ihre schöne Seele klaut, sodass sie im Schlummer mit den ollen Zähnen malen wie ein Wiederkäuer. Eine Latte von oberfiesen Störungen kriegen die eingebastelt, da können die noch so einen feinen Zwirn tragen und noch so fernreisen. Wo sich Erbarmen nicht zeigt und den Versehrten mit dem Teller warme Suppe heilen nicht drin ist, da herrscht ein Dämon mit einem fiesen Grinsen in der Visage. Wenn mir der olle Nachbar hungert, will ich ihm Ernährer sein, an ihm seiner Haustür. Wenn mir's Herz bebt, weil dann Gottesgeschöpf in der lause Kälte bippert, bin ich Streu unter ihm seinen Füßen und geb ihm auch den letzten Fetzen in der Garderobe. Wenn ich sehe, dass ein Afrikabruder Drangsal spürt, wurde man von Weißarschmotzern gezeugt, wechsle ich mir auf der Stelle die Farbe von der Pelle und bin ihm sein Streiter. Auch wenn ich denn genommen werd in eine unwohlige Eisenzange. Bruder, Mehmet, erbarmen, hagelt da man nicht runter, dass man bloß einen Schirmspann tut und die Brocken sammelt und frisst, wie alle Potenzpillen für einen scharfen Harten im Hosenstall. Nee, Mehmet, erbarmen, Mehmet ist es wahre Vitamin, dass du man schön von dem Körper hauseigen produzieren musst und von dort verteilen, wo sich eine Hand streckt. Das nenne ich ersten Fakt von einem Hundeleben. Das Mensch ja immer führt, egal wo du eine Lupe hinhältst. Der Allemanne denkt, er hat zu viel von was, aber der hat zu wenig von was. Der Allemanne, Bruder, frisst Krise, scheißt Krise und steckt dich mit einer Grübelmikrobe an. Dass es auch in dir, Mann, kriselt und scheppert bis zum jüngsten Tag. Der Anfechtungen sind viele hier in der ungläubigen Land. Die Jugend wird geführt in Lästerung durch ballhörige Unterteufel, die Gier und Lust erwecken. Gier nach Hab und noch mehr Hab und Lust auf nacktes Frauenfleisch. Das entblößt und alle Hüllen beraubt, keinen Gedanken oder freien Willen haben darf, wie ein Haus mit einer rundherum Fassade und einem blütenweißen Anstrich. Geht man aber hinein, ist das Haus entkernt. Und es wohnt keine Menschenseele. Dafür ist das vom Erbauer nicht erdacht worden, aber nur für den einzigen Zweck, dass man Blicke wirft und bestaunt. Es herrscht hier Bürgerkrieg zwischen Mann und Frau. Und ich sehe, dass sie sich betrügen und hintergehen, schlagen und belügen, verkaufen und verraten. Ich höre, dass in jede ihrer Beteuerungen mindestens zwei Dämonen stecken und in jedem Dämon zwei falsche Zungen sprechen und in jede Zunge zwei Finsternisse harren. Ich habe nirgendwo so viel Niedertracht auf einen Haufen gesehen wie in der tausendfach bekannten und tausendmal verratenen Liebe zwischen Mann und Frau hier im Westen. Gott sei mein Zeuge und erhöre mich. Und in diesem kalten Nest wachsen die Kinder auf und verlieren ihr Urvertrauen, weil sie ganz klar durchschauen, dass die Eltern Philister und Pharisäer sind, Heuchler ersten Grades, Verderber der Kinder Lämmerseele, Prediger der Ordnung und Zeuge ekligsten Drecks. Es nimmt mich Wunder, dass die Nachkommen das kalte Nest, diesen Schutztempel fliehen. und ich habe es verstanden. So wahr es einen gütigen und herrlichen Gott gibt, im Himmel wie auf Erden. Ja, ich habe es verstanden. Die tödlichste Waffe des Gläubigen gegen Baals Tempel und das sündige System ist radikale und fundamentale Ablehnung all dessen, was Krieg führt wider Gott. Die völlige Nichtbeteiligung. Und so sollen sie uns hassen als Fundamentalisten. Das ist eine Auszeichnung. Das ist uns ganz recht. Ich sage dir, mein Panzer ist das Wort Gottes. Allah kursun, Allah kursun, Allah, bismillahirrahmanirrahim. Geheiligt sei sein Name. Und sind die Überlieferungen des Propheten, Friede sei mit ihm. Und ich habe das alte Kleid abgelegt und zum wahren Leben gefunden. Ich, der ich mich seinem Worte ergeben, esse koscheres, geschächtetes Fleisch, halte von mir fern Alkohol, Glücksspiel, Zins und Zinseszins, unzüchtige Berührung mit einer nicht vom Herrn zugesprochenen Frau. Ich vermeide die Gesellschaft der Glaubensspötter und Baalanwinsler. Ich suche nicht auf jene Tempel, in denen sie ihrer Sexualnot genügen, und ich nehme es auf mich, dass sie mich einen Wunderlichen oder Fanatischen nennen, weil mir an ihrer Wertschätzung nicht gelegen ist. Die Wahrheit dringt durch alle Luken und Spalten. Sie dringt durch Risse und Ritzen. Die Wahrheit ist des wahren Herrschers Erreger. Und an seiner Verheißung werden angesteckt, werden alle, die da glauben und die da nicht glauben. So spricht Yücel, Gottes Knecht und ergebener Diener. Bruder, da draußen tobt ne Zeit nach den Alten. Das Geld wandert rum und tut Schalten und Walten. Landet in der Tasche, wo es warm halten soll. Besitzer verändern sich, finden sich toll. Du kannst sie nicht bitten um wärmende Gaben. Bum, bum, Scheitan, an dem viele starben. Keiner tritt raus aus dem Gliedmann wie Frau. Keiner macht hier einen Höker zur Sau. Für die, die es taten, gab es keinen Halt. Sie blinzelten einmal und waren schon kalt. Die einen zu eifrig, die anderen zu faul. Ferngesteuert und halten das Maul. Ein Toter, mein Bruder, wie auch krepiert. So hart es auch klingt, hat gar nix kapiert. Ein Toter, mein Bruder, wie auch krepiert. So hart es auch klingt, hat gar nix kapiert. Ein Toter, mein Bruder, wie auch krepiert. So hart es auch klingt, hat gar nix kapiert. Es ist Metamorphose. Die Alten werden zerdrückt und die Jungen tun sich Gewalt an. Zum einen, um so zu sein wie die Eingeborenen, zum anderen, um sich zu bewahren in diesem Tollhaus. Das Alter spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle. Es geht um unsere aller unfreiwillige Verpuppung. Die Realität ist die harte Kapsel, in der wir ausharren. Wir sind gehalten zu glauben, am Ende würden uns Flügel wachsen. Und wir könnten aus der feuchten Enge schlüpfen, uns ins Freie drängen. Was wir erfahren, ist eine verordnete Wartezeit. Wir regen uns nicht aus Angst, unserer zukünftigen Anatomie zu schaden. Wir sehen schon Gespenster aus lauter Angst. Die Angst vor der Anomalie treibt die Alten in den Starrsinn und die Jungen in die Epilepsie. Die Alten haben sich in ein Fatum ergeben, das sie in Versen und Überlieferungen entdeckt zu haben glauben. Sie beugen ihre verrunzelten kleinen Geierköpfe über die alte Schrift, denn die bedrängte Kreatur sucht das Finale und das plausible Wort, die letztendliche Weissagung, in einer Wurzel, die nicht ihre ist. Ich sehe sie niederknien vor einem Gott, der immerfort in der Wüste sprach. Ich weiß, dass sie ihren Gott bitter nötig haben, sonst würden sie zerbröckeln wie starre Salzsäulen, die man einfach so umwirft. Sie haben getäuscht und abermals getäuscht. eine fremde, aber komischerweise naheliegende Version verdient. Man soll sie in Ruhe lassen. Die Jungen dagegen fuchteln mit zu langen Gliedern. Sie wissen nicht, wohin mit der überschüssigen Energie. Und manch einer führt eine Stahlklinge mit. Das Zeichen komprimierter Gewalt. Wir stehen in dem Ruf, Messerstecher zu sein. Mannskerle, die das Problem auf ihre Art zu lösen verstehen. Dabei sind wir bloß besessen von der Idee, besser zu sein als der Eingeborene, der uns sehr früh einbläut, dass nur besonders schöne, besonders tüchtige, besonders intelligente Kanaken die Zielgerade erreichen. Wir haben die Botschaft gefressen und befolgen sie wie die letzten Preußen. Einigermaßen passabel oder ausreichend oder nicht schlecht gibt es nicht in unserem Vokabular. Wir wollen uns mit den Insignien der blonden Übermenschen schmücken. Unser eigener schlechter Geschmack kommt uns in die Quere und das eingeflößte Gefühl, dass wir minderwertig sind. Deshalb färben sich viele Kümmelmamas ihr Haar blond und tragen unsere Popstarlets blaue oder grüne Kontaktlinsen. Deshalb geht das Turko-Kind nach einem Daimler. Deshalb sticht mancher Kümmel zu. Er will hart sein wie Kruppstahl und aussehen wie ein Provinzpopper. Den Wechsel vom Ackerland zum Fließband haben wir nicht verdaut. Solange man von uns Meisterleistungen erwartet, werden wir uns wie Knechte verhalten. Solange dieses Land uns den wirklichen Eintritt verwehrt, werden wir die Anomalien und Perversionen dieses Landes wie ein Schwamm aufsaugen und den Dreck dann ausspucken. Die Beschmutzten kennen keine Ästhetik. Ich sag mir, Kanake, du bist und bleibst ein anderer. Du bist und bleibst ein Menschenfreund. Du bist und bleibst ein reiche Leutehasser. Du bist und bleibst ein Lebensgewinner und Klarheitshochrufer. Und nur das, ja, nur das macht dich zum ollen Kanaken mit einem Brandstempel auf der Stirn. Wo der Mann heißt, ich bin und bleib ein Hasser eurer Scheißregeln. Das Pack hier ist ordentlich gestört. Das lernt ein Kanake und so macht er einen Bogen um dieses Schofle treiben. Denn wenn er mitmischen tut, wo jeder seine lausige Exzentrik am Tag legt, wird er zum Puff-Louis. Mit einem schlimmen schlaffen Lochspanner zwischen den Beinen. Und dann gerät der Bastard irgendwann an der Hippie-Klottenschrippe, an deren Prinzessbohne der Kümmel da mal gern nuckeln tut. Um dann als gesäuberter Türkenhund in der Versenkung zu leben, wo es nimmer rausretten gibt. Tja, nur verrecken in kleinen Portionen. Hör mal zu, Bruder. Diese Scheiße mit den zwei Kulturen steht mir bis hier. Was soll das? Was bringt mir so ein kluger Schnackmann? Mit zwei Fällen, auf die ich meinen Arsch nicht setzen kann. Ein Fell strecke ich mir über meinen Leib, damit ich in dieser Zeit nicht zu weit abtreib. Aber unter meinem Arsch muss der Boden schon fest sein, wo ich kauer und ende. Kein gespaltenes Dasein. Man sagt dem Bastard, er fühle sich unwohl, weil zwei Seelen bzw. zwei Kulturen in ihm wohnen. Das ist eine Lüge. Man will dem Bastard einreden, er müsse sich nur für eine einzige Seele entscheiden, als ginge es um einen technischen Handgriff, damit die Räder sich verzahnen, als sei seine Psyche ein lahmgelegter Betrieb. Der Kanake ist so etwas wie ein synthetisches Produkt, das sich und die Fabrik hasst, die die Einheimischen nicht haben. Er versteht es auf den ersten Blick, das heißt schnell und ohne großen Aufwand, die Lage zu sondieren. Er hat den Blick für das, was sich hinter den Kulissen abspielt. Er erkennt zwar die Essenz, aber ihm ist es nicht gegeben, eine halbwegs solide Existenz aufzubauen. Er ist darauf dressiert, zum Kern vorzustoßen, deshalb verschmäht er die Hülle. Also ist der Kanake zugleich ein Fundamentalist. Jeder unserer Jungs steht für eine Mini-Philosophie, in der alle Gegenstände aufgeräumt sind und ihren Platz haben. Genau das Gegenteil dessen, was sie wirklich sind, nämlich Knechte einer allgegenwärtigen Bedeutungslosigkeit. Der Bastard verflucht den Beischlaf, aus dem er hervorgegangen ist, und das Klima, in dem er lebt. Er ist ein Gezwungener, deshalb will er niederzwingen. Ganz schlimm trifft es unsere Frauen. Für die Schweinereien, die man ihnen antut. Die Bastarde, wie wir ihnen antun, finde ich keine Worte. Wo du hinsiehst, mein Freund, ein einziges Trauerspiel. Keine Saat geht so behende auf wie die Saat der Gewalt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was aus uns wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand aus dieser Misere schlau wird. Was, wenn nicht ich es bin, der dies Wippen und Wappen des Lauts hört? Des einen und einzigen Lauts, der hörbar nah, und wenn man nicht wollte hören, zwinglich fern. Wenn dies Bild und Bilder funkeln, dies klumpfüßig auf- und abgehen des Bürgersteigs, dies Fallen von allerlei Gefieders von den Stadtmasten, den Stadtfensterbrettern, dies Rutschen von Dachfirsten, von himmelhohen Fassaden. Was ist, wenn dies Runterscheppern von Krimskrams nicht von mir gesehen wird? Was, wenn die Sachen passieren, wie sie eben passieren, und keinen nötig haben, der sie sieht und begreift? Und was, wenn ich mir meine Augen einfach einbilde? Etwa aus Spaß? Was, wenn ein Unsichtbarer seine vielen Arme streckt und dehnt und dabei loslässt? Und dann entsteht der freie Fall der Vögel, des Regens, der Hagelschauer, der Blätter und der vielen verschiedenen Dinge. Und ich, der ich nach oben blicke, sehe das stürmische Runterkrachen, als die Kraft, die, was oben ist, nach unten reißt. Und nicht eher aufhört zu zerren, bis meinetwegen eine angeschossene Stadtkrähe sich ergibt und runterplumpst. Die Fragerei kommt daher, dass man von einem Feind geneppt wird. Der stellt die Fragen und löst das elende Grübeln aus. Und es wird einem vom vielen Verstehen wollen ganz schwarz vor den Augen. Ich denke, dass es dieser Schwindel ist, der einen dahin rafft. Ich glaube, dass eben dieser Schwindel einen altern lässt, ohne dass man es wirklich nötig hätte zu altern. Die Materie züchtigt mich. Sie hat mich in dieses dunkle und elende Exilland gepfeffert, wo ich mich jeden Tag ins Fleisch kneifen muss, um sicherzugehen, dass es unterm Strich eine Hölle war. Aber eine konkrete Hölle, wo ich abends den Lichtschalter umlege, um Helle vom Dämmer zu scheiden. Ich habe gegen die Bourgeoisie gekämpft im eigenen Land und floh in ein anderes, wo es eine fettere Ausgabe derselben gibt und die ich anbettle, mich aufzunehmen. Also ein ziemlicher Witz. Im Grunde lebe ich nach einer altmodischen Überzeugung, nach der jeder Einzelne sich fragen muss, wo er steht und mit welcher Macht er paktiert. Und der Kampf ist so etwas wie ein reinigendes Feuer. Ich meine, diese ganze Chose mit dem Rattenschwanz von Märtyrern, die im Grunde unter der sengenden Hitze Anatoliens oder bei einer Bullenrazzia den finalen Schuss gekriegt haben und einfach verreckt sind. Diese Chose von wegen beißt die Zähne zusammen und kämpft für die gute Sache. Und du siehst deine Genossen wegschmelzen und kaust an dem Glaubenssatz, dass es schon gut ausgehen wird. Und so bin ich ein Gespaltener. Ein Holzschnittspuk. Das massive Frontschwein im Spital zur letzten frohen Erregung. Die Schizophrenie geht sehr weit. Ich ertappe mich dabei, wie ich mich langsam der Abstraktion ergebe und wie ich glaube, dass die gesagten wie ungesagten Worte, die gelebten wie die ungelebten Bilder in den Schlund einer Metapher poltern, einem großen Hunger der Natur, aus der ich meine eigene Natur beziehen kann. Die Gleichnisse umgeben mich und ich kann sie fassen, wie einen Tonkrug oder das Fleisch schwarzer Oliven. Ich trage die Übelkeit mit mir herum. Sie ist eine Art Organgefühl. Ich träume von der klebrig-kitschigen Gebärde, vom grandiosen Befreiungsschlag. Doch, dass die Menschen irgendwann einmal Ruhe einkehren lassen in dieses gottverdammte Tollhaus, ist bei aller Revolution und allem Glauben, der da kommen mag. Die Gegend ist wichtig. Genauso wie die dampfende Schüssel, die mir Mutter vorsetzt und sie sagt, iss, damit du kräftig wirst. Und was heißt das? Ich hab nen Wert. Ich hab ne zweite Haut. Da brauche ich feinen Zwirn nicht. Weil der Wert, den gibt's nicht im Kaufhaus. Den hast du. Weil die Leute sagen, der ist die Gegend. Pass auf, sie meinen nicht, dass du in derselben Gegend hängst wie sie. Sie sagen, du bist die Gegend. Und das musst du erstmal in den Kopf kriegen. Also, du hörst es von mir. Ich hab mir den ganzen Mist, was abläuft, gemerkt. Du bist der Fighter, drehst fein deine Runden und nimmst die Puste aus deinen verdammten Lungen. Und machst draus eine schöne Form mit dem spitzen Ende und sagst den Hängern, Freunde, nicht mit mir. Mit mir nicht. Und die kapieren, wie nichts gut ist. Und die sagen, du bist auf dem Damm, Mann. Wie willst du das für dich nennen? Und du sagst, ich bin der ich bin, Bruder. Furcht war uns nie genommen, Bruder. Steckt in Blut und Gliedern. Und wenn's am Gebell knackt, pappt uns, Mann, der olle Schiss ne Leichenmine in die Fresse. Und den einen oder anderen Irwisch holt schon der Deibel. Da kann er noch so katholisch kommen. Ein Schwarzseher bin ich nicht immer. Aber dass man die Passablen am Ende mit dem Scheißdefekt aus dem Rennen schleudert, wo sie doch man ehs große Darben und Winseln geschoben und noch so lauter Pleiten. Mann, diese mistige Chose macht mich, Hand aufs Herz, sauer. Und ich wünsch mir denn einen hohen Brecher herbei, der gegen's Festland volle Kraft im Wasser wie ein Bolzenhammer trümmert. Ich wünsch Befall und schwarze Pest herbei, und den Regenten will ich mein Blut kotzen sehen. Solle Haus soll sich im krachigen Sturz dem Fall ergeben, uns rohe Aas gepiesackt werden von scharfen Schnäbeln. Wie es da man in Vorzeiten doch in Sodom war, das soll verdammte Scheiße über die Horden kommen. Dem reichen Sack soll der Himmel hängen voller toter Ratten. Da begehrt ja noch ein Wichser im Puff eine Ehrensache, wenn du's vergleichen tust mit der reichen Verbrechen. Mensch ist ein Hund, der nach dem Unsterblichen jault. Und was soll das wohl, verdammt mich sein, unsterblich? Ist das ein saudummes Tier, das einen aus kugelrunden Aug anglotzt? Das ist es wohl, oder ist das ein Meisterwerk, wo es Mann von dem Himmel fällt? Mein Kennwort ist ein anderes. Jeder steht drum wie ein olles Geigenholz. Und auch ein Klassenbester wusste später eher weniger als mehr. Und eins ist sicher. Keiner geht leer aus. Jeder kriegt sein Fett ab. Wen der Blick des Zerrütters trifft, schmiert ab. Und wozu ist denn der Menschenblick gut? Sehen, uns Alte abschürfen. Und man will dann sagen, blick ich ins Weiße deiner Augen, brenn ich dir in die Netzhauts Verlangen und stillen sollst du's nicht können. Ich sag dir, Mann, in den Straßen eine Scheißflut von armen Qualseelen, die es erwischt hat, wo die verdammt mich null Chancen haben, da was Kolossales gegenzusetzen. Eine schwefelige Hölle ist Ambiente bei denen in der Kummerkastenseele. Du besitzt jetzt ein Messer und schon geht es dir besser. Und du warst dir bewusst, das Messer nimmt dir den Frust. Nur mit der Klinge in der Hand wurdest du anerkannt, bereit Gesetze zu brechen und tief zuzustechen. Ich lebe in der Stadt. Ich hab ne Menge Gedanken darüber geschossen. Ich hab so viel Niedertracht mit angesehen. Ich habe gesehen, dass solange du schwach und armselig und ohne Macht lebst, dir jeder, der mal vorbeischaut, den mageren Arsch treten kann. Oder dir am laufenden Band das Herz bricht. Und du stehst da wie eine gottverdammte Pappfigur. Du denkst, es kann nicht schlimmer kommen. Aber es kommt schlimmer und immer schlimmer. Und am Ende gibst du dir selbst die Kante. Erlöst dich mit einer letzten, mickrigen Tat, mit der du allen imponieren willst und von wegen, dass sie dich in guter Erinnerung haben. Aber tatsächlich ist es denn so, als würde ein lauer Luftzug durch eine Baumkrone streichen und wenn's hochkommt, rüttelt es heftiger an dem Ast, der schon mal die olle Bindung zum Stamm aufgibt und im kurzen, freien Fall runterkarrt. Fürs Bessere später oder für den sicheren Morgen rauft sich schon manch einer zusammen, in dessen Kopf der pralle Plan tickt und tickt und tickt. Aber aus dem Elend schält sich schwaches Fleisch selten aus. Und wenn, wie gesagt, für den Hechtsprung des Lemmings von der Felskante ins weite, arschkalte Meer, wo mit schlimmen Ächz du Wasser schluckst, bis die vollen Lungen platzen. Wir sind sowas wie Kopfgeldjäger. Wir jagen die Kids auf den Straßen, wir angeln sie, wir zerren sie aus Dunst und Nebel und wir müssen ihnen mit der harten Sprache kommen, weil sie Tag und Nacht umlagert sind vom menschlichen Müll. Wir müssen sie anbrüllen, dass sie diese gottverschissenen Spritzen und das elende Banditengegockle sausen lassen. Wir müssen ihnen klare Parolen bieten. Wir müssen Zuhälter und Dealer und Autoknacker und Drücker und Glücksspieler und die Gewaltbereiten überschreien. Wir müssen Interesse wecken und wir müssen um jeden Preis einen rauen und prächtigen Sound bieten, der sie vom Sockel haut. Das geht nur, wenn du Vorbild bist und dieses altmodische Wort Tugend schmackhaft machst, wie eine olle Hostie mit Erdbeergeschmack. Und ich sage dir, Bruder, da lasse ich mich sogar als Hundesohn beschimpfen, wenn ich dafür einen Kümmel von der Straße wegkriege. Wirf dein Leben nicht weg, du bist umgeben vom Dreck, von all dem menschlichen Müll. Das ist der Grund, warum ich lauter brüll als alle Banditen, Glücksspieler und Nieten. Die Gewaltbereiten müssen wir überschreien. Deswegen muss der Reim und die Musik stahlhart sein. Nenn mich wie du willst, nenn mich Hundesohn, doch so wie 007 erfülle ich meine Mission. Wir ködern die Kids mit einer rüden Etikette, Kopfgeldjäger, und ich halte jede Wette. Es ist wie das Gefühl mit der Hand an der Wiege, für jeden Kümmel, den ich von der Straße wegkriege. Kopfgeldjäger, unsere Mission. Reime und Beats wie eine Detonation. Glaub an dich selbst, der gute Kodex, oder geh unter im verdammten Komplex. Kopfgeldjäger, unsere Mission. Reime und Beats wie eine Detonation. Glaub an dich selbst, der gute Kodex, oder geh unter im verdammten Komplex. Verdammten Komplex. Ich frag mich, wie nur könnte ich Erlösung finden und wie Gott gefüllte Nische beziehen. Ich frag mich, wie könnte ich mich retten vor dem Angriff des Widersachers, der dich heimsucht in der Nacht und an den Scheiben kratzt. Ich frag mich, wie kann ich mich so hochhangeln an einen Ort, wo es nicht so messerscharf zugeht. Ich frag mich, wo ist die milde Hand, die sich in meine Hand vergräbt. Ich frag mich, wo ist die Frau, mit der gut Kirschen essen ist, an deren weiche Haut sich schmiegen lässt? Ich frag mich, wann ich das olle Zähnefletschern endlich lassen kann. Weil ich doch nicht aus dem Tierreich bin und meine Ruhe haben will im Menschenreich. Und Bruder, ich glaube, wer Antwort weiß auf all die Fragen, der ist wahrlich ein gottverdammter Weiser. Kanaksprak von Feridun, Saimolu. Mit Ali Aksoy, Ole Peter Jess, Aykut Kayacık, Hasan Alimete, Mürtüs Yolcu und Feridun Saimolu. Raps, Ali Aksoy und Ole Peter Jess von Da Crime Posse. Saas, türkische Laute, Michael Rodach. Regieassistenz Beate Ziegs, Schnitt Hermann Lippich, Ton Andreas Nahr, Regie Götz Nalepa. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin mit dem Süddeutschen Rundfunk 1997.